Ich habe vorher von dir gesagt, nachher jedenfalls ich schwöre. Echt übel. Also wie ein Western. Also, hier gab die Kollegen unterwegs, hier mussten wir uns ja, ja. Wir sind und übliche Geschichte, wie wir da reingeraten sind. Ja. Oh, ja. Und ist es volljährig oder müssen die Eltern benachrichtigen? Volljährig. Gut. Sonst können Sie mal der Reihe nach erzählen, was passiert ist, so aus Ihrer Sicht. Wo fangen wir denn an? Was wir gefunden haben. Also warum sind Sie erstmal hierher gekommen? Ja. Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Ja gut, also ich kann gleich anfangen. Also wir sind Leser von einem Blog, von einer Studentin, die... Ein Schreibblog? Genau, so. Nein, nee, also im Internet. Ach so, genau, okay. Auf dem Blog. Ah, das machst du, im Internet. Ja, auf jeden Fall, sie interessiert sich für... sie forscht über Hexen und sie ist nach Baskenland gefahren. Also in Baskenland, ja, die Studenten, die Studenten Blog führt, genau. Von dem Professor aus Main. Genau. Ach, das sind Mitstudenten von Ihnen. Wir sind auch Studenten oder der weiteren und dieser Professor, genau. Die Studentin forscht in diesem Gebiet und genau. Ist mit anderen Studenten ins Baskenland gefahren und die sind dort verschwunden. Genau. Und wie ist der Name von dieser Studentin bitte? Rabea Sarstedt. Also Sarstedt. Und diese Studenten sind jetzt verschwunden und ab und zu gibt es aber Blog-Einträge übers Internet. Mhm. Und da verfolgen wir die ein bisschen mit und versuchen mit Hilfe des Professors, Herr von Balthasar, genau. Das ist der Professor Uni Mainz, von dem Professor Hermann von Balthasar, genau. Und der Professor... Also das ist seine Studentin, die ihm auch assistiert, seine wissenschaftliche genau, Mitarbeiterin. Genau. Und der sorgt sich natürlich auch um sie, weil sie halt im Baskenland verschollen ist. Mhm. Mhm. Und er hat mit uns gesprochen, dass wir ein bisschen mithelfen, praktisch rauszufinden, wo sie ist. Also die ist gekidnappt worden, oder? Das wissen wir das jetzt. Das wissen wir nicht, genau. Wir genau. Haben nicht auf die Idee, da vielleicht die Polizei zu benachrichtigen. Nein, das sind deutsche Studenten, oder nicht? Achso, ja. Vielleicht aufs deutsche Amt oder so. Auf jeden Fall, wir kriegen ja Infos von ihr und jetzt versuchen wir, jetzt haben wir die Info bekommen, dass... Wir bekommen Infos von ihr. Sie schreibt diesen Blog. Nein, sie veröffentlicht diesen Blog, weil sie praktisch vordatiert hat. Den Blog kann man schreiben, indem man praktisch dieses Datum vordatiert. Also ich schreibe heute... Geht sowas? Das geht, genau. Also ich schreibe heute und dieser Text wird vielleicht in einem halben Jahr veröffentlicht. Und das hat sie auch gemacht. So dass wir praktisch jetzt erst nach und nach. Genau. Und sie hat sich im Februar getroffen und dann haben die darüber geredet und hat rausgefunden. Haben sie mal angerufen bei dieser. Wir haben nur diesen Blog, das wir haben ist der einzige. Von einem Mitschnitt von einem der beiden Studenten, die mitgefahren sind, also die genau. Sind zurückgefahren, haben wir schon gesagt. Nur da geht halt eben auch keiner ans Telefon. Weil die sind jetzt drüben. Also. Und Professor von Balthasar kann sie auch nicht erreichen. Mhm. Das macht sich große Sorgen. Ja, ist doch schon klar, dass es nicht ganz ungefährlich ist, wenn sie hier versuchen, Polizeiarbeit zu machen, ob wir sie keine Wir wissen ja nicht, ob wirklich was passiert ist. Ja, genau. Also, das heißt, wir. Also, wenn sie irgendwelchen Spuren nachfolgen, dann haben sie an der Internetseite. Sie haben ganz schön überpackt. Wir haben uns getroffen, um mit ihm einfach ein Gespräch zu führen und zu fragen, ob er was weiß von Bea, ob sie sich bei ihm gemeldet hat. Und das war alles. Und dann stoßen wir auf den Toten. Wir konnten ja gar nicht wissen, dass wir auf den Toten kein Verbrechen oder irgendwas passiert. Vor allem, also Herr von Balthasar, der ist leider ein verunglückt, das heißt, der ist, glaube ich, im Krankenhaus jetzt. Genau. Ja, der Balthasar ist tot. Nein, der ist im Krankenhaus. Der hat einen Autounfall vor 2 Wochen oder so, deswegen konnte er nicht mit selbst kommen. Aber da hat ihm die Adresse hier gegeben. Hinweisgeber, dass der Tote wohl der Großonkel von Raschet ist. Genau. Das hat Herr Balthasar gesagt. Der wusste also schon von dem Toten. Nein. Sie haben gerade gesagt, der Herr Balthasar hat gesagt, der Tote ist der Großonkel. Naja, das ist ja nur so ausgedruckt. Aber wir wollten ihm eigentlich Fragen stellen. Also wir hatten den Leben. Nein, nicht den Toten, dem José oder genau. José, genau. Genau, José ist der Toten. Also, und Ihr Freund Markus war vorher Der ist nicht Freund von uns. Der ist Der hat schon, also schon einen Bekannten von uns bedroht. Genau, bedroht. Also ist ja doch schon nicht ganz unfällig gewesen, was ich bisher gemacht habe. Naja, eigentlich ja. Wir konnten ja nicht wissen, dass wir den hier angreifen. Also wir wussten eigentlich nicht, wo er ist. Das heißt, wir konnten natürlich eine Anzahl von uns starten, aber das ist ja gegen unbekannt. Der Markus hat in Berlin Freunde von uns bedroht. Wir dachten, das ist der Weiße noch weg. Wir waren ja nicht alle dabei, das waren ja andere. Also wir dachten, wir kommen hierher, treffen diesen Onkel José von Frau Sarstedt und fragen ihn, ob er irgendwas weiß, ob sie sich vielleicht bei ihm gemeldet hat. Wir konnten ja nicht ahnen, dass wir ihn da jetzt tot finden und dieser Markus vom Blut abwaschen auf Was anderes spielt ihr auch mit dem Klavier? Mit Ich habe mal Klavier gelernt irgendwie. Sie reden so. Ich spiele ein wenig Klavier, ja. Aber ich habe mal Klavier gespielt. Und kann auch zu Hause? Noch nicht, nee, das kommt nicht. Ich weiß nicht, wenn du ein Klavierbauer. Klavierbauer? Nee, nee. Leider nicht. Studenten mit Interesse an Kriminalfilmen. Naja, das sind keine richtigen Kriminalstelle. Ja, das sind Leute verschwunden, Leute werden bedroht, das ist schon, oder? Das Interesse war eigentlich, weil Bea dieses Thema über Hexen erforscht hat, Baskenland, ganz interessante Themen. Deswegen haben wir diesen Buch weiterverfolgt und dann haben wir gesehen, dass da was los ist. Und wir konnten nicht einfach mit kaltem Herz weggehen, sondern wir haben so. So, jetzt nochmal was mit diesem Markus. Also sie kamen hier hin und dann war jemand, den sie kannten. Also nein, also wir kamen hin und haben, wie gesagt, an der Vordertür von dieser Hausmeisterwohnung geklopft, weil Klingel gibt es da keine. Hat er nicht aufgemacht? Ja, auf der anderen Seite gibt es ja dann auch ein bisschen Eingang. Ne? Ja, genau, aber da war ja auch eine Klingel, deswegen haben wir geklopft. Ach so. Da kam halt keiner. Da haben wir gedacht, naja, gut, vielleicht ist der Fernseher laut, aber das hätten wir ja auch gehört. Also sind wir einmal außen rum und haben dann gesehen, dass aus diesem großen Fenster mit dem Roller unten Licht durchschien. Haben wir gesagt, okay, dann ist er ja vielleicht doch zu Hause. Vielleicht gucken wir mal und klopfen am Roller an, dass er das vielleicht hört. Okay, was dann? Dann haben wir durchgeguckt und haben ihn da gesehen. Dann sind wir sofort. Die Tür stand offen. Die Tür haben wir noch gar nicht gesehen. Die Tür war noch zu, die hintere Tür, wo wir uns jetzt getroffen haben, die war noch zu. Wir haben dann gedacht, okay, da müssen wir vielleicht mal reingehen und vielleicht kann man ihm ja noch helfen, vielleicht geht er ja noch. Das sah halt schlimm aus, aber. Parallel haben wir der Schulleiterin. Ja, Bescheid gesagt, dass da. Genau. Und dann haben wir gesehen, dass diese Tür offen ist, wo wir dann auch rein sind jetzt. Und haben dann geguckt. Und diese Wohnzimmertür, also ist ja abgeschlossen. Genau, da ist ja die Tür jetzt abgeschlossen. Und wir standen in dem Moment haben wir gehört, dass die Tür tot wurde. Genau, dann ist die Tür rausgestürzt und vorbei an uns. Und dann, genau. Und hat zu uns noch irgendwie gesagt, guck nicht so. Und ist dann in den Reiter. Und wir waren voll geschockt. Wir sind hinterher gelaufen. Wir sind losgerannt. Und der Mann heißt Markus. Und wie weiter? Wissen wir es. Markus K. Irgendwas mit K. Markus K. Und dann stand aber unten an der Schule stand schon ein präpariertes Auto. Und er ist reingesprungen, dann sind die weggefahren. Also stand bei mir auf dem Hof. Was für ein Kennzeichen ist das Auto? Mannheim. FS91. Ja, warte mal. FS, also Mannheim war MA FS91. Was war das für ein Auto? Ein kleines, so schnell. Ein Kleinwagen, würde ich jetzt sagen. Also, ich habe einen älteren, aber mein älterer Akku von der Kamera ist leer. Ja. So, mhm. Mhm. Die Kollegen haben von ihrer Personalien aufgenommen. Ja, vorhin im. Ja, aber gut, dann muss ich das sparen. Aber ich habe blutige Fingerspuren im Haus gefunden. Ja, die werden wahrscheinlich von denen mit den blutigen Fingern gesehen. Ja, genau, so. Ja. Sie können gerne unsere Finger auch angucken. Ja, genau, ich möchte Sie gerade mal bitten, dass Sie gerade mal Ihre Finger zeigen. Ja. Sag mal, für die Staatsanwaltschaft, dass einfach hier erstmal keine offiziellen Spuren bei Ihnen zu sehen sind. Ja, das ist ja zu Ihren Gunsten. Können Sie diesen Markus vielleicht noch ein bisschen beschreiben? Hat so einen Bart, ganz komisch. Und so eine Mittelbrille. Mhm. Eine Mittelbrille. Oder schmal? Ja. Schmal. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie der. Der sieht ein bisschen aus wie der Sänger von System of Down, glaube ich. Also etwas Arabisch oder was? Nee, nicht. Also, ich meine, dieses Bart. Also, ich bin 30, ja, immer zwischen 30 und 40. Ja. Also Anfang 30. Anfang 30, also älter wie 35, auf gar keinen Fall. 28. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Nur die Sache, der hat ja, aber der hat sich normal angehört. Also, der hat gesagt, guck, was guckst du so oder guck nicht so. Der war sportlich, der war richtig schnell. Ja, gut. Ich muss vielleicht nochmal auf Sie zukommen wegen der Phantomzeichnung. Ja, klar. Vielleicht könnten Sie dann bitte heute Nacht in Frankfurt Foto, bleiben. Foto von kommen wir in den Blog rein, wir können direkt ein Foto zeigen. Ich glaube, ein Foto. Sie haben ein Foto? Ja. Im Forum, ja. Also, das ist im Forum, ja. Kann sein, dass wir morgen genau auf Sie zurückkommen, dass Sie nochmal irgendwie bei uns auf dem Besuch gehört werden. Und dass vielleicht auch irgendwie Staatsanwaltschaft schon fragen, dass sie hat oder ähnliches, vielleicht auch, wenn die Kamera wieder aufgeladen ist. Ja, klar, kein Problem. Wir haben Ich glaube, ich habe ihn sogar auf den Siegel drauf. Ansonsten sollten Sie vielleicht das nächste Mal etwas vorsichtiger sein. Okay. Wenn sich sowas andeutet und Leute bewusst werden, dann vielleicht noch die Leute anrufen, die dafür zuständig sind und nicht auf eigene Faust. Wir wissen ja jetzt Bescheid, dass die Bea verschwunden ist. Ja, genau. Vielleicht können wir das auch mehr machen. Sonst gibt es uns ja auf. Okay. Irgendwie kriege ich es gar nicht auf. Kommt jemand in den Block rein von uns? Ja, wenn es hier nicht verwendet wird, dann müsst ihr gegen den System mit Blech. Genau. Nee. Im Block ist es ja nicht, es ist ein Forum. Genau, so ein Forum. Aber wir können das Bild zu uns schicken. Moment, wenn ich jemand eine Adresse hätte, würde ich das weiterschicken. Das genau, haben Sie vielleicht eine E-Mail-Adresse? Haben Sie eine E-Mail-Adresse, dann schicke ich Ihnen heute Abend noch das Bild. Das machen wir dann morgen für das Präsidium. Da bekommen Sie nochmal eine Einladung. Wo war das denn jetzt? Und zwar, da gibt es irgendwie so ein Ding, das heißt Markus K. Ah, genau, richtig. Das habe ich mir nämlich nie erst noch angeguckt, weil ich mir das geschickt habe. Kannst du mal gerade die Adresse nennen, bitte, von dieser Website, auf der Sie da sind? Das ist forum. Ja. Patmo, P-A-T, M-O. P-A-T. Genau. Mhm. Paula, Anton, Theodor, Martha, Otto. Ja. .de. Und das ist die Seite von ihrer Universität, oder? Nee, das ist einfach unsere Seite, wo wir das, genau. Wir uns wieder austauschen. Geh mal auf Seite 2 oder geh mal nach Seite 10. War das noch ganz am Anfang? Nee, mach mal die letzte. Ich habe mir gleich nur die letzte Seite angeguckt. Und warum ist denn dieser Markus drin? Weil er uns von uns hier in Berlin ein Foto gemacht und haben es reingestellt. Das kann natürlich helfen. Ja, aber das war da drin. Das ist immer da drin, ja, toll. Das ist ausgelöscht worden. Glaube ich nicht. Vielleicht hat auch mein Handy das einfach noch nicht geladen, weil das ein bisschen langsam. Da schreibt doch jemand, dass aber die Bilder da sind, nicht Vergleichsbilder. Was wollten Sie von diesem Mann? Zu dem Thema Hexen. Nein, zu dem Thema Bär. Genau, genau. Vielleicht nicht der RF, was genau. Du musst ja fragen, haben Sie da eine Hand? Ja, also. Ob er weiß, warum Bär da unterwegs genau, ist, nachfragen, so wie lange das jetzt noch dauert. Die Kollegen sind unterwegs schon. Wir haben einen ganzen Beitrag ausgleichen und dann kommen die Sätze. Gut. Also, weil wir warten auf die und wollen dann auch. Ja, wir machen gleich werden. Warte, so ein Tippen A, die Seite davor. Gut, wenn Sie sich nicht sofort finden, wir kommen nochmal auf Sie zurück. Gut, lassen wir es dabei. Also, ihr könnt jetzt nicht irgendwelche Bilder aus dem Internet nehmen und sagen, der ist es. Aber ich krieg morgen noch ein Video. Auf jeden Fall. Und dann werden wir oder Sie können alle heute Nacht in Frankfurt bleiben, ja? Nein, in Bad Homburg. Ja, das reicht. Wir sollten auf jeden Fall so sein, dass Sie morgen vielleicht nochmal hierher kommen können. Also, ich muss halt morgen irgendwann in der Richtung Heimat fahren, ja, aber übernachten ist bei Ihnen. Das hört sich auch so weiter an, einigermaßen. Kollegen haben ihre Personalien an, etwas merkwürdig, aber zumindest zusammenhängend und. Wir werden mal schauen. Wir sagen uns dann einfach direkt. Mit den Kollegen dann sie ja. Dann würden wir dann gerne noch ein Grundstück begleiten. Okay. Ja, dann ist alles hier auch hier ab. Dann, ja. Ja, vielen Dank.